Bianca, das weiß jeder, wäre gern ein kleines bisschen schlanker. Sauna, Laufband, Hantel, Bianca scheut keine Qual. Aber wenn Bianca abnimmt, sieht man es nicht einmal. Bianca sagt, guck mal, ich hab 5 Kilo abgenommen. Kompliment, sag ich, und denk, da sind 5 draufgekommen. Bianca ist lieb, Bianca ist schön, Bianca ist blitzgescheit, aber Bianca bleibt nun mal so hoch wie breit. 5 Kilo, sage ich, bewundernd, das ist ja die Härte. Bianca, du bist schlank wie eine Gerte. Bianca strahlt vor Glück errührt und bei so viel Applaus. Wie könnte ich das sagen, Bianca? Du siehst wie ein Walross aus. Man kann nicht immer nur die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen. Das ist kein Verrat, das ist kein Betrügen. Um anderen keinen Schmerz zuzufügen, ist ein kleines bisschen Unwahrheit manchmal die reinste Barmherzigkeit. Bärchen, ich koch dir heute wieder deinen Pfälzer Saumagen. Den isst du doch so gern, hört er sie mit Entsetzen sagen. Wenn es etwas gibt, was er auf dieser Welt ungern verdaut, dann geschreddertes Schwein mit Kartoffeln in Magenschleimhaut. Doch die Basis ihrer Ehe wär total erschüttert, wenn sie wüsste, was er unterm Tisch dem Mops verfüttert. Der Hund war stets ein Retter, der liebte dieses Gericht, doch diesmal hilft sein stets gefräßiger dicker Freund ihm nicht. Der Mops verstarb an Fettleber und Herzversagen nach permanenter Überdosis Pfälzersaumagen. Mausi, du bist eine Frau, die ihren Mann versteht. Du weißt ganz einfach, dass die Liebe durch den Saumagen geht. Guten Appetit, wir haben uns alle lieb. Man kann nicht immer nur die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen. Es ist kein Verrat, es ist kein Betrügen. Um anderen keinen Schmerz zuzufügen, ist ein kleines bisschen Unwahrheit manchmal die reinste Barmherzigkeit. Deine Frau hat in einem dieser Bestseller gelesen, dass der Mann dies immer unbekannte Fabelwesen beim Liebesspiel die etwas härtere Gangart liebt und wenn man ihm hin und wieder eins mit der Nilpferdpeitsche gibt. Seitdem erlebst du das vertraute Vorspiel nur noch trübe. Zum Vorspiel kriegst du mit dem Baseballschläger auf die Rübe. Doch einmal kommt der Tag, wo du aus Liebesfrust, weißt du, ich will eigentlich nur kuscheln, sagen musst. Bitte gib mir nicht die Sporen und keine Handkantenschläge. Vergiss das heiße Wachs, die Handschellen und die Kettensäge. Fessle mich nicht mehr ans Bett und male meinen Pillermann, wenn's irgend geht, nicht mehr mit Fingerfarbe schwarz-rot-golden an. Man muss auch irgendwann die Wahrheit sagen, sonst schlägt es einem irgendwann auf den Magen. Muss auch irgendwann die Wahrheit sagen, sonst schlägt es einem irgendwann auf den Magen. Keine Ausflüchte mehr, keine Winkelzüge. Die schmerzlichste Wahrheit ist besser als eine Lüge. Drum hab ich für mich den Entschluss gefasst. Ich werd nie mehr lügen. Nein, nein, nein, nein. Ich werd nie mehr lügen. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich werd nie mehr lügen. Außer es passt. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 33. Teil. Die Schlacht bei Guadalajara. No pasarán. Pasaremos. Nach dem großen Erfolg der Nationalen bei Malaga versuchen sie nun von Nordosten her, unterstützt von italienischen Verbänden, zwischen dem 8. und 13. März 1937 erneut eine Offensive gegen Madrid. Bei dieser Schlacht, bei Guadalajara, stehen sich zum ersten Mal in diesem Krieg auf spanischem Boden auf beiden Seiten Italiener gegenüber. Bei den Nationalen das Bataillon Schwarze Flammen, bei den Republikanern die Brigade Garibaldi. Schlechtes Wetter mit Nebel, Hagel, Schnee und eisigen Winden erschwert die Operationen. Der deutsche Schriftsteller Gustav Regler, der auf der Seite der Republikaner kämpft, beschreibt den Einsatz von Propagandamitteln in den ersten Tagen der Schlacht. Wir kamen zum Kilometerstein 74. Torija, das Gebirgsdorf, lag hinter uns und vor uns liefen zwei Straßen aus dem Osten zusammen. Die eine kam aus Sigüenza und die andere kurfte durch ein Plateau gegen Brihuega hin. Beide Orte hatte der Feind besetzt. Langsam ging er auf beiden Straßen vor. Wie konnte man ihn aufhalten? Ich erfuhr, dass sämtliche Feldküchen kein Feuerholz hatten. Die Männer der internationalen Brigade waren auf ihren Posten, aber die Spanier hielten lange Debatten ab und keine Feldtelefone waren verlegt. Das war nichts Neues. All unsere Schlachten hatten so begonnen, im Chaos. Wir waren alle Amateure, Russen, Spanier und die Leute von den internationalen Brigaden gleichermaßen. Aber diese Schlacht war vielleicht wichtiger als jede andere. Hier standen wir den Truppen des Duce und des Führers gegenüber. Dies waren sophistische politische Betrachtungen, aber schließlich war ich ja auch ein Kommissar und kein Kommandant. Ein Afrikaner aus dem Garibaldi-Bataillon kam zu mir. Ich kannte den Mann und wusste, dass er aus Abessinien stammte und dass man seinen Vater dort gehängt hatte. Er begrüßte mich und sagte, indem er mit der Hand über den Hals fuhr, »Mi giorno«, mein Tag. Er war in Richtung Brihuega verschwunden, ehe ich recht begriff, was er meinte. Aber seine Geste machte mir Angst. Genau dies durfte nicht passieren, schon aus rein militärischen Erwägungen heraus nicht. Dies war eine Schlacht, die zwischen Offizieren und Mannschaften entschieden, zwischen dem Duce und seinen Truppen entschieden werden musste. Es ging nicht darum, ihnen die Kehle durchzuschneiden, sondern sie für uns zu gewinnen. Dies war unsere Aufgabe hier. Die Revolution durch Ideen. Der wahre Bürgerkrieg in seiner völligen Neuartigkeit besteht darin, den Feind zu desintegrieren, die lügenhafte Propaganda zu demaskieren und die Menschlichkeit inmitten des Mordens wiederherzustellen. Genosse Kommissar Gustav Regler wartete auf das Propagandamaterial aus Madrid. Er fährt fort. Ich telefonierte aus dem halbwegs demolierten Stabsbüro nach Madrid. Italienische Kommissare hatten sich schon an die Arbeit gemacht. In einer Stunde würden die Fahnenabzüge von einem Motorradfahrer gebracht werden, damit ich meine Zustimmung zum Druck geben könne. Ich war so aufgeregt, dass ich mich kaum beherrschen konnte. Ich hatte so lange auf diesen Augenblick gewartet. »Zustimmung«, schrie ich. »Dazu ist jetzt keine Zeit. Fangt sofort an zu drucken und schickt mir dann das Zeug her. Imprimatur, Imprimatur, Imprimatur!« Ich wiederholte dieses Wort aus der Klerikersprache, das Publikationen sanktioniert, und ich hatte meinen Spaß daran. Und dann begann das Drama mit den Flugblättern. Tagelang zog es sich hin. 9 Tage fand ich kaum Schlaf. Schnee fiel auf die Straße und auf das befestigte Schloss von Ibarra, vor dem die Franzosen und Italiener lagen. Und auf unserem rechten Flügel kämpften sich die Polen langsam und hartnäckig vor. Maschinengewehre wurden unter den Büschen bei den Parktoren in Stellung gebracht, aber sie schwiegen. Zuerst sprachen die Lautsprecher und verkündeten in der kalten Luft ihre herzmassierenden Botschaften. Ich sah in die schwarz klaffenden Münder in den weiß behangenen Bäumen. Der erste Lautsprecher lief schon. Ich stand direkt unter ihm, 100 Meter vom Schloss entfernt, und hörte, wie die Garibaldi-Leute die Männer des Duce riefen. Italienische Brüder, Marschall Graziani, den ihr die libysche Hyäne nennt und den die Äthiopier General Iperitz getauft haben, hat die gerechte Strafe erreicht. Bei dem Versuch, sich selbst umzubringen, hat er sich selber schwer verletzt. Auch euch, wenn ihr dort bleibt, wo ihr seid, droht Gefahr. Der Hass Spaniens wird über euch hingehen. Italienische Brüder, das spanische Volk kämpft um seine Freiheit. Verlasst die Reihen der Feinde, kommt zu uns. Wir werden euch als Waffengefährten beim Garibaldi-Bataillon willkommen heißen. Eine Kugel schlug in die Mauer, als ich mit dem Franzosen dort stand, um die Wirkung unserer Ansprache zu beobachten. »Ein nettes Satzzeichen«, sagte Bourzier, der jugendliche Kommandeur. Er sagte es so grimmig, dass ich dahinter etwas vermutete. »Wieso? fragte ich. »Es war ein Dum-Dum-Geschoss. Sie haben die Spitze abgefeilt. Ich weiß schon, was ein Dum-Dum-Geschoss ist. Und? Was wollen wir nun tun? Mit Liebesbriefen darauf antworten?« Ich bellte ihn kurz an. »Da Göll, Hals Maul. Am scharfen Ton meiner Stimme musste er meinen Unwillen erkannt haben. Aber ein Garibaldi-Mann gibt so leicht nicht auf. Der Mann am Lautsprecher räusperte sich und zitierte nun aus einer Rede von Pacchiardi, dem Kommandeur, der in Paris gewesen war, um dort Waffen zu kaufen und den man zurückgerufen hatte in der letzten Nacht, weil dies der Augenblick war, auf den er Jahre gewartet hatte. »Im Schlamm der Gräben, mitten im Donner der Waffen, lächelt uns ein Ideal des Friedens.« Die Italiener, die bei mir standen, weinten, aber es waren glückliche Tränen. Ihr Exil war zu Ende. Alles war nun anders. Die Zeiten, da die Polizei sie schikanieren, da Reporter sie beleidigen konnten, waren vorbei. Jetzt kämpften sie, das selbst auferlegte Schweigen in den Cafés von Paris war vorbei. Sie konnten Antwort geben, sagen, was sie wirklich dachten, beweisen, dass es ihnen mit dem Ideal der Menschlichkeit ernst war. Die Front hatte sich verlagert, sie verlief nicht mehr durch Polizei, Gefängnisse und Folterkammern. Jetzt wurden die neuen Halbgötter herausgefordert, das Imperium Romanum und das Dritte Reich. Hier verlief die Grenze, vor dem Schloss eines spanischen Granden. Die Lautsprecher bewiesen es. Vom Schloss schallten Mörser, ratterten Maschinengewehre, bellte dumpf eine Tankkanone. Die Schlacht war wieder in vollem Gange. Die Lautsprecher waren schamhaft verstummt. Der erste Tag des ideologischen Gefechts war eine Niederlage geworden. Am zweiten Tag kam es zu ersten Protesten. Aber ich gab nicht auf. Am nächsten Tag brachte ich die gelben Flugblätter zu den Polen, die sich über die Steinzäune vorarbeiteten. Kommissar Henri übersetzte die Texte. Wir hockten im Schnee am Rand des Priwega-Kessels. Die Truppen protestierten aufgeregt. Henri übersetzte mir die Proteste. »Warum hat bisher keiner eine Bombe auf Mussolini geworfen? Wenn die Italiener davor uns so reif zum Überlaufen sind, warum schießen sie nicht ihre Offiziere nieder? Wir sind keine Heilsarmee.« Die Protestierenden waren alle Kommunisten. Zum Schluss wusste ich mir keinen Rat mehr, erinnerte mich aber an Gallos Trick. Ich sprang auf und sagte, das Verteilen der Flugblätter sei Parteibefehl. In der Nacht trugen sie die Flugblätter hinüber. Am dritten Tag rebellierte ein Teil der Italiener. Dafür waren sie nicht gekommen. Sie wollten Genugtuung für die Schmach des Exils, für all die Jahre in fremden Städten, wo es keinen Corso gab und wo man hässliche Sprachen sprach, wo man nur mit Emigranten diskutieren konnte und nicht mit seinesgleichen in Verona, Perugia, ach, der Nachmittag am Börsenplatz von Florenz und das Boccia-Spiel vor den Toren und der abendliche Wein in Roma Trastevere, alles weggenommen von dem einen Narren Mussolini. Und da drüben lagen nun seine Offiziere. »Lasst alle Mörser sie in Fetzen reißen!« »Mehr Kanonen her, damit die Evivas ihnen im Ohr klingen. Flugblätter, ihr seid wohl wahnsinnig geworden. Kann nur ein Literat erfinden.« Zum ersten Mal entdeckten sie, dass ich Schriftsteller bin. »Lasst uns Priwega stürmen, mit dem Messer in den Zähnen. Denn heute Mittag haben sie Luigi gefangen, Luigi den Lustigen. Was werden sie ihm im Priwega wohl antun?« Es war schwer, ich gestehe es, dagegen anzugehen. Aber wieder halfen mir die Kommunisten. Sie erklärten, dass der Feind am Nachgeben sei. Tatsächlich ließ am Nachmittag das Feuer von Ibarra nach. Die Lautsprecher bekamen die Oberhand. Fratelli nostri! Unsere Sprecher legten mehr Schmelz in ihre Stimmen. Wir waren alle voll Hoffnung, bis dann am verregneten Abend eine Patrouille auf Luigi stieß. Er lag in einer Furche nahe bei einem eilig verlassenen Zelt des Feindes. Seine Handgelenke hatten Folterspuren. Alle Zähne waren ihm ausgeschlagen. Er war kaum zu erkennen, aber die Garibaldi-Leute wussten, es ist Luigi. Sie weinten nicht. Aber wenn ich an diesem dritten Abend, da sie in den Löchern von Briwega, hinter den Mauern von Ibarra, in den Furchen der Äcker und in den Grotten des Dorfes Fuentes alle von Luigi sprachen, mit neuen Flugblättern gekommen wäre, hätte ich den Hohn erleben können, den nie ein Kommissar ungestraft erlebt. Vielleicht hätten sie mich mit Handgranaten beworfen. Ich wartete also und half Luigi begraben. Noch mehr Lautsprecher wurden eingesetzt. Unsere Italiener entwarfen neue Texte. Sprechwagen wurden von Madrid bis dicht an die Front gefahren. Schauspieler beschworen die Leute des Duce. An ihren Stolz rührte man. Ihr Heimweh wurde aufgestört. Wie Kinder zeigte man ihnen die Gefahr, in der sie schwebten.

Mittlerweile kurz nach 10:30 hier im Zentrum von Barcelona. Sie hören Niemandsland nach wie vor. Die erste halbe Stunde ist rum. Das war übrigens ein alter Uferschlager, gesungen von Frau Evelyn Künicke. Sing Nachtigall, sing. Ein trauriges Lied in traurigen Zeiten. Thank you. Moment, hallo Werner, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Tja, der Morgen ist gut, mindestens kann man den Eindruck kriegen, wenn man durch die Straßen geht. Ne? Da ist alles friedlich, alle Leute laufen rum, gehen einkaufen, bleiben stehen und so. Und da habe ich dann gedacht, wie schnell kann man doch eingelullt werden durch diese friedliche Atmosphäre, weil wenn du genau hinguckst, sieht's viel schlimmer aus. Zum Beispiel hier im Studio funktionieren die Mikros nicht. Dann, was haben wir noch? Draußen in der Welt ist auch nichts in Ordnung, ne? Wo du hinguckst, USA oder Syrien oder Frankreich oder Brasilien oder Spanien. Naja, wir jedenfalls werden genauer hinschauen und wir lassen uns nicht so leicht einlullen, hoffentlich. Kommen wir direkt zu einem historischen Thema. Vor 40 Jahren wurde die deutsche Linke Elisabeth Käsemann in Argentinien von Schergen der Militärjunta ermordet, nach wochenlanger Folter. Dazu gibt es in der Bibliothek des Widerstands den Band 8, dass du zwei Tage schweigst unter der Folter. Elisabeth Käsemann, Klaus Zieschank, die Diktatur in Argentinien und die Leichen im Keller des Auswärtigen Amtes. Das ist ein Buch, dazu gibt es eine DVD mit zwei Filmen. Im Leica Verlag, in Hamburg erschienen, 2010. Das Buch hat 192 Seiten und kostet 24,90 Euro. Und in diesem Buch wird geschildert, wie schäbig, wie komplizenhaft, gemein und verbrecherisch das Auswärtige Amt, damals übrigens unter Kanzler Helmut Schmidt, sich verhalten hat im Falle der Entführung, Folterung und Ermordung einer deutschen Staatsbürgerin. Was sie das Leben kostete, das waren auch ihr Mut, ihre Entschlossenheit und wohl eine Art Pflichtbewusstsein. Vor allem aber war es die kalkulierte Untätigkeit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Sie hatte damals im Frühjahr 1977 viele Möglichkeiten, das Leben ihrer Staatsbürgerin Elisabeth Käsemann zu retten. Sie tat es nicht. Die Motive, wirtschaftliche Interessen und notorischer Antikommunismus. Die Tochter eines namhaften Theologieprofessors war schon als Kind unbequem und politisch aktiv. Geboren am 11. Mai 1945 in Gelsenkirchen, wuchs sie in Göttingen und Tübingen auf. Die Konsequenz ihres Denkens und Handelns führte sie 1969 nach Lateinamerika, wo sie revolutionäre Bewegungen unterstützte und etwas gegen die ungerechte Verteilung des Reichtums unternehmen wollte. Fotos aus dieser Zeit zeigen eine außergewöhnlich schöne junge Frau mit hellen Augen und dunklem, langen Haar, ernsthaft und heiter zugleich. Als sie am 24. Mai 1977 an einem Ort südlich der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von Militärs durch Schüsse ins Genick und in den Rücken ermordet wurde, war sie gerade erst 30 Jahre alt geworden. Am selben Tag und am selben Ort wurden 15 weitere Gegner der Diktatur erschossen. Elisabeth Käsemann hatte in den zwei Monaten zuvor schwerste Folter erlitten. Dies bezeugte ihre Freundin Diana Austin gegenüber der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die britische Regierung übrigens hatte sich anders als die deutsche erfolgreich um die Freilassung ihrer Staatsbürgerin bemüht. Austin war drei Tage nach Käsemann in der Nacht zum 12. März 1977 verhaftet und in das gleiche Gefangenenlager gebracht worden. Sie kam jedoch schon zwei Tage später wieder frei und konnte Argentinien verlassen. Der Diktatur unter Jorge Rafael Videla fielen von 1976 bis 1983 nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen rund 30.000 Menschen zum Opfer, und zwar mit Ansage. Viele von ihnen sind bis heute vermisst. Der Fall Käsemann hingegen ist umfangreich dokumentiert, ebenso wie die kalte Ignoranz der damaligen Bundesregierung unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt und dem im vergangenen Jahr verstorbenen FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Deren Nichthandeln war von klaren Feindbildern gegenüber Linken und Kumpanei mit dem faschistischen Regime in Buenos Aires bestimmt, an dem deutsche Konzerne prächtig verdienten. Im jüngsten Dokumentarfilm von Erik Friedler, Das Mädchen, was geschah mit Elisabeth Käsmann, einer NDR-Produktion, die im Juni 2014 von der ARD im Spätprogramm ausgestrahlt wurde, äußerten sich viele Zeugen erstmalig, darunter Hildegard Hambrücher von der FDP und Klaus von Dohnányi von der SPD. Beide waren seinerzeit Staatsminister im Auswärtigen Amt und räumten zumindest Versäumnisse ein. Dohnányi erklärte, es sei falsch gewesen, Käsemann in den Kreis der Terroristen zu stellen. Sie sei eine friedfertige, sozial engagierte Frau gewesen. Die Äußerung des studierten Juristen Dohnányi ist interessant. Sagt er damit indirekt, die verfassungswidrige Tatenlosigkeit des Bonner Kabinetts wäre wohl nicht oder weniger zu beanstanden, hätte es sich bei Käsemann beispielsweise um eine Guerillakämpferin im Widerstand gegen das mörderische Videla-Regime gehandelt? Anders als der Ex-Staatsminister blieb Jörg Kastl zum Zeitpunkt der Verschleppung Käsemanns BRD-Botschafter in Argentinien. Auch fast 40 Jahre später bei seiner Darstellung, sie habe eine gewisse Nähe zu bewaffneten Gruppen gehabt. O-Ton Kastl im Film. Sie sei nicht ganz so ohne Gründe erschossen worden. Sie wäre auch bereit gewesen, Bomben zu werfen, behauptet der Ex-Diplomat scheinheilig, weil sie, wie gesagt, mit recht explosiven Gedanken nach Argentinien gekommen war. Ein Zyniker vor dem Herrn. Dergleichen ließ sich und lässt sich nicht belegen. Vielmehr hatte Käsemann, die sich aktiv im Widerstand gegen die Diktatur engagierte, einen Anschlag auf einen an Folterungen beteiligten Militär abgelehnt, ebenso wie ihr damaliger Freund Sergio Bufano. Noch ein paar Worte zur Biografie von Elisabeth Käsemann. Nach dem Abitur hatte sie ab 1966 am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin Soziologie studiert und sich im Sozialistischen Deutschen Studentenbund engagiert. Sie gehörte zum Freundeskreis von Rudi Dutschke. 1969 ging sie zunächst nach Bolivien, wo sie in einem Slum in der Hauptstadt La Paz arbeitete. Es folgte eine Reise durch Lateinamerika. 1970 entschloss sie sich, in Buenos Aires zu bleiben. Sie studierte dort Volkswirtschaftslehre und verdiente ihren Lebensunterhalt als Sekretärin und Übersetzerin. Zugleich arbeitete sie als Freiwillige in von linken Gruppen organisierten Projekten, zum Beispiel in Alphabetisierungskursen für Erwachsene. Politisch stand sie kommunistischen und trotzkistischen Organisationen nahe. Bereits vor dem Militärputsch im März 1976 häuften sich von regierungsnahen Todesschwadronen verübte Morde an Linken. Käsemann arbeitete gemeinsam mit Diana Austin in einem Netzwerk mit, das verfolgten Genossen mit gefälschten Pässen zur Flucht aus Argentinien verhalf. In Briefen an ihre Eltern verglich sie die Situation kurz vor und nach dem Putsch mit derjenigen 1933 in Deutschland. Zur Flucht ins Ausland verhalf sie auch Sergio Bufano. Sie selbst lehnte diesen Ausweg ab. Die Arbeiterklasse geht nicht ins Exil, habe sie ihm im Dezember 1976 gesagt, berichtete Bufano im Film von Erik Friedler. Zwar verließ auch sie kurzfristig das Land, kehrte aber bereits nach einem Monat im Januar 1977 nach Buenos Aires zurück. Nur 6 Wochen später wurde sie verhaftet und in eines der geheimen Folterzentren gebracht, die das Regime eingerichtet hatte. Für ihre Familie blieb sie danach mehrere Wochen spurlos verschwunden. Die Freundin, Diana Austin, informierte die Eltern nach ihrer eigenen Entlassung sofort. Die deutschen Behörden wussten also ab dem 22. März Bescheid. Am 6. April meldeten erstmals BRD-Medien die Entführung der Studentin. Aber Achtung, über ihren Tod berichteten deutsche Zeitungen erst am 6. Juni, einen Tag nach einem Freundschaftsspiel der Deutschen gegen die argentinische Nationalfußballmannschaft. Das Match sollte offenbar durch so eine Nachricht nicht gestört werden. Und in den ersten Meldungen über Käsemanns Tod wurde seinerzeit ungeprüft die argentinische lügnerische Darstellung übernommen. Eine deutsche Terroristin sei bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Wolfgang Kalleck, der als Jurist in der Koalition gegen Straflosigkeit viele Jahre lang für eine juristische Aufarbeitung des Falles Käsemann und anderer gekämpft hat, brachte den Hauptgrund für Untätigkeit und Schweigen der deutschen Behörden auf den Punkt. Man wollte offene Türen für deutsche Unternehmen. Die lieferten damals unter anderem die Bauteile für ein Atomkraftwerk, U-Boote, Panzer und Fregatten nach Argentinien. Ernst Käsemann, der zusammen mit seiner Frau Margret nach der Entführung seiner Tochter verzweifelt nach einer Möglichkeit zu ihrer Befreiung gesucht, Botschaft und Regierung immer wieder um Hilfe gebeten hatte, schrieb 1977 in einem Beitrag für die Zeitschrift Junge Kirche: Humanität wie Demokratie werden hier bürokratisch verwaltet und ein verkaufter Mercedes wiegt zweifellos mehr als ein Leben. Vor 40 Jahren in der wunderbaren sozialdemokratischen Demokratie in Deutschland der Fall Elisabeth Käsemann. Wir gedenken ihrer hier im Niemandsland heute mit Wut, mit Zorn, mit Trauer und mit einer unglaublichen Empörung. Y viva la radio contrabanda. Y viva Niemandsland. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an den Fall, da habe ich ja noch in Berlin gelebt in der Zeit, ja. Aber das Interessante halt, von heute aus gesehen, das ist passiert, diese Schande für den deutschen Staat, nicht etwa unter einer rechten Regierung wie Adenauer oder Kohl, sondern eben mit der SPD, wo Helmut Schmidt am Ruder war, ja. Und natürlich, hinterher sagen sie dann, ja, wir wissen jetzt, dass es eine friedfertige, hilfsbereite, sozial engagierte Frau war und keine Terroristen. Aber das ist genau das Problem, ne? Die Leute, die irgendwas machen, dass sie sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit oder die engagiert sind, in den Köpfen unserer Politiker sind es eben Terroristen im Grunde, ja. Und daher kommen diese Sachen, glaube ich. Sowieso. Von Kalifornien träumt der Indio in Mexiko. Wenn du sie siehst, grüß sie von mir. Sag ihr, ich häng noch immer hier. Bin immer noch derselbe, der ich war. Mir fehlt noch immer das Know-how. Aus heiterem Himmel wird es grau, immer noch, nach über einem Jahr. Blumen blühen im Wintergarten, die Sonne scheint auf Ansichtskarten. Aus Barcelona, Palma und Madrid. Ich schließ die Augen und ich seh sitzen im Café. Ich riech den Wein, bekomme Appetit. Am schönsten ist es immer anderswo. Du kannst es haben, ich schenke es dir. Ich brauch nur Koffer, Auto und Benzin. Gib diese Bücher zurück an René und meine Hemden an die Heilsarmee. Es wird Zeit, ich muss Stöpsel ziehen. Thank you. Radio FM Barcelona のニーマンスランド、大きな皆様こんにちは。今日は2015年3月8日国際女性デーを祝うためにサンジャウマ広場に来ています。 Abbau von Demokratie, Abbau von demokratischen Rechten. Unsere Länder, unsere Staaten gleiten immer mehr in sogenannte sanfte Diktaturen ab, oder? Ja, ich sehe das auch so. Ja. Also wo du hinguckst, ne? Also letzter Fall Erdogan, ne? Leute aus dem Staatsdienst schmeißen, Gerichtsverfahren anstrengen, Befehlen gegen bestimmte Leute in USA. Obama, praktisch das Erste, was er gemacht hat nach dem 20. Januar, nachdem er sein Amt angetreten hat, war Richter, Staatsanwälte auszutauschen und die zu feuern. You are fired, die ihm nicht genehm waren. In Spanien das Gleiche, wo man jetzt sieht, beim letzten, vorletzten Korruptionsfall mit diesem Ignacio González in Madrid, wo von der Justiz aus bestimmte Staatsanwälte und deren Vorgesetzte bis hin zum Justizminister die Justiz sabotiert werden soll durch bestimmte Maßnahmen. Also das findet überall statt. Und anderer Ausdruck dieser Tendenz zum autoritären Staat hier in Spanien auch ist dieses Gesetz, das jetzt seit anderthalb Jahren in Kraft ist, und das ist ein Gesetz zum Schutze der Sicherheit der Bürger. Ja? Und das hört sich ja erstmal sehr schön an. Also die Bürger sollen da geschützt werden vor den bösen Kriminellen und solchen Leuten. Ja? Aber was uns hier interessiert, ist, dass dieses Gesetz von vielen Leuten genannt wird anders, nämlich La Ley Mordaza, das Knebelgesetz. Und jetzt weiß man, dass in den letzten anderthalb Jahren 300.000 Mal Bußgelder, Multas ausgesprochen wurden. Also die können gehen, je nach Delikt oder Vergehen, zwischen 100 Euro und 600.000 Euro. Ja. Und also der Aspekt, der uns jetzt hier mehr interessiert, das sind natürlich auch Drogenfälle dabei und solche Sachen, ne? Aber ist eben, dass da auch unter Strafe gestellt wird, Missachtung der Autorität zum Beispiel, also Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit, oder wenn du zum Beispiel bei einer Demonstration am Straßenrand stehst, oder was mir mal passiert ist, das war gar keine Demonstration, da habe ich nur zugeguckt, wie ein paar Polizisten einen Schwarzen registriert haben. Einfach willkürlich aus der Menge rausgegriffen, haben ihn kontrolliert, haben ihn zum einen Polizeiwagen geschleppt, er musste nicht rein, aber dort musste er sich dann ausweisen und so. Und ich bin mitgegangen, habe mich daneben gestellt, so ungefähr 5 Meter weg vom Polizeiauto, nur zugeguckt, sonst gar nichts. Ne? Kommt so ein Bulle auf mich zu, weitergehen, weitergehen. Dann sage ich, ja, warum? Weil ich das sage. Ja. Wenn ich jetzt dann nicht langsam zurückgewichen wäre, sondern wäre stehen geblieben, dann wäre noch ein Schritt weiter auf mich zugekommen, hätte mich berührt, vielleicht gar nicht mit den Händen, nur mit der Uniform, und das wäre dann von meiner Seite Widerstand gegen die Staatsgewalt gewesen. Ja. Und nur zu diesem Konzept hat also der Staat jetzt im Laufe vom letzten Jahr, im Laufe von nur von 2016, über 10 Millionen Euro eingenommen. Oder was Polizisten fotografieren, ne, bei Demonstrationen zum Beispiel. Auch wenn sich rausstellt, das war eine Journalistin. Ja. Wenn du teilnimmst, versuchst eine Zwangsräumung zu verhindern, ne. oder gerade vor einer Woche in Madrid beim San Isidro-Fest, da gehen Polizisten auf die Mitglieder von einer katalanischen Musikgruppe zu und kündigen an, dass sie Anzeigen wegen Beleidigung der Autorität stellen werden, weil ihnen irgendwelche Lieder da nicht gefallen haben. Bei Protestaktionen gegen Stierkampf, ne, kannst du verknackt werden wegen Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit bei Veranstaltungen. Und ja, gerade bei so einer Aktion, Protest gegen Stierkampf, haben sie zum Beispiel 35 von den Aktivisten identifiziert und jedem aufgebrummt 6.000 Euro, also alles zusammen 210.000 Euro. Also im letzten Jahr, 2016, fünfmal mehr als im Vorjahr ist es angestiegen. Ne? Und was heißt das jetzt? Ja, was ist denn los? Sind die Bürger aufgewacht? Sind sie aufsässig geworden? Nee, nee, es ist so, dass du eben früher, wenn du angeschuldigt wurdest, von der Polizei zum Beispiel, hat die Polizei dich angezeigt, gab es ein Gerichtsverfahren und der Richter konnte dann, wenn die Polizei das nicht beweisen konnte, freisprechen, ne, oder das Verfahren einstellen. Und heute ist es umgekehrt. Ne. Du bist, wenn der Polizist meint, du hast etwas gemacht oder dir einfach eins auswischen will, weil dein Gesicht ihm nicht gefällt, dann bist du erstmal schuldig. Ne? Dann kannst du zwar Widerspruch einlegen, dann gibt es auch ein Verfahren, aber jetzt gilt die Wahrheitsvermutung bei der Aussage für den Polizisten und du musst beweisen, dass du nichts gemacht hast. Ja? Also genau Umkehrung der Beweislast, ne? Abgesehen von den Kosten. Ne? Also du strengst das Gerichtsverfahren an oder legst Widerspruch ein, ne? Und dann musst du auch noch die Verfahrenskosten bezahlen, was früher auch nicht der Fall ist. Also das ist unser Marsch hier in Spanien, unter anderem diese Tendenz zum Autoritätenstaat. Auch auf irgendeine Art eine Amerikanisierung der Verhältnisse hier, weil diese Gesetze existieren in den USA schon lange und da gibt es noch das Problem mit den Rechtsanwälten. Eine Rechtsanwaltsstunde kostet $600. Das heißt, wenn du ein Problem mit der Polizei oder der Justiz hast, musst du eine Hypothek auf dein Haus aufnehmen, um dich wehren zu können. Und dann ist das Haus auch noch schnell weg. Es ist Samstag, der 20. Mai 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Nachricht aus Berlin. Da gab es eine Veranstaltung. Die Anwälte von Lula da Silva informierten in Berlin über die konstruierten Anklagen gegen ihren Mandanten. Mit Hilfe der Medien wurde zuerst einmal die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt. Ziel war natürlich die Zerschlagung der brasilianischen Arbeiterpartei. Nach der Logik der Ermittler, der gekauften Ermittler, war Lula schuld an der Korruption bei Petrobras, weil er Präsident des Landes war. Aus diesem einfachen Grunde. Wir werden seine Unschuld bis zum Schluss beweisen, meint Valeska Martins Zanin. Was ist dran am Fall Lula? Die Lava Jato Task Force zum Korruptionsskandal um den Ölkonzern Petrobras unter Leitung des Richters Sergio Moro hat den brasilianischen Ex-Präsidenten Lula, Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT, in den vergangenen Monaten mit 5 Anklagen überzogen. Unter anderem soll dieser sich mit einem Luxus-Apartment am Strand von Guarajá im Bundesstaat São Paulo sowie einem Landhaus bereichert haben. Den nach wie vor populärsten Politiker des Landes, verehrt von den ärmsten Bevölkerungsteilen, erklärten die Ankläger aus dem südbrasilianischen Curitiba öffentlich zum obersten Drahtzieher eines kriminellen Netzwerks. Auf den Covern der großen Magazine ist Lula in Verbrecherposen und Sträflingskleidung zu sehen. Was sich hinter der Kampagne verbirgt, erläuterten unter der Fragestellung ein Fall wie Lawfare am Montagabend in Berlin vor etwa 100 Teilnehmern, darunter viele Studierende im Lateinamerika-Institut der FU, Valeska Martin Zanin und Geoffrey Robertson. Die Anwältin Zanin gehört der Kanzlei an, die Lula vertritt. Robertson, auch als Verteidiger des WikiLeaks-Gründers Julian Assange bekannt geworden, ist auf Menschenrechte spezialisiert und vertritt eine Petition Lulas bei der UNO. Zu der Veranstaltung hatten neben dem LAI, also Lateinamerika-Institut, selbst auch die Berliner Initiative SOS Lula und das Lateinamerika-Forum Berlin eingeladen. Beide Gäste unterstrichen in ihren Vorträgen und der Diskussion, dass es sich bei dieser Strafverfolgung um einen allein politisch motivierten Missbrauch der Justiz handelt. Zanin nannte das Verfahren eine Farce. Robertson setzte dessen Methoden mehrfach mit denen der spanischen Inquisition des Mittelalters gleich. Lula, der 2018 wieder kandidieren möchte, sei spektakulär unschuldig. Alles erfunden, alles erlogen, alles erstunken. Viel Geld und Zeit werde aufgewendet, um Lula zu dämonisieren. Dessen Familie und Umfeld seien bis auf den Grund durchleuchtet und selbst die Anwälte abgehört worden. Sie fanden nichts, absolut nichts. Dass ihm dennoch eine Verurteilung drohe, liege an einer Richterschaft, die zum kleinen Club der Reichen zählt und am rückschrittlichen Rechtssystem. Richter Moro, eng mit den politischen Gegnern der Arbeiterpartei und den Globo-Medien liiert, sei darin Ermittler und Richter in einer Person. Ein unparteiliches Urteil sei von diesem nicht zu erwarten, gab Zanin gegenüber der jungen Welt zu verstehen. Das passiert, wenn es keine Gewaltenteilung mehr gibt, sondern wenn die Reichen, was sie sowieso immer gemacht haben, sich der Justiz bemächtigen, diese aber dann auch hemmungslos keiner Kontrolle mehr unterliegt durch auch nur irgendeine demokratisch gewählte oder demokratisch bestimmte Institution oder Kontrollgremium. Ja, und dann haben sie es also geschafft, den Lula da wegzukriegen. Dann die Nachfolgerin war dann Dilma Rousseff. Und die gleichen Leute haben dann es geschafft, die auch abzuservieren, obwohl sie der noch nicht mal konkret Korruption vorgeworfen haben. Ne? Jedenfalls ist da jetzt seit letztem Jahr ein gewisser Herr, wie heißt er noch, Temer, Michael Temer dran, also wie so eine Art Macri in Argentinien, konservativ, neoliberal und natürlich korrupt von vornherein. Das wusste man schon, bevor er gewählt wurde. Ne? Und also der hat jetzt schon heftige Probleme und im besten Fall macht der es auch nicht mehr lange, aber das weiß man noch nicht. Ne? Da gab es ja schon vor ein paar Monaten weltweit wurde bekannt, die Korruption um diese Konstruktionsfirma Odebrecht rum, ne? Also hauptsächlich in Brasilien, aber auch ganz Lateinamerika, wo er mit seiner Partei schon verfilzt war. Und jetzt gibt es einen neuen Skandal. GBS-Konzern heißt es. Das ist Joesley Batista, das ist so ein Fleischmagnat. Ne? Und der steckt von Anfang an auch mit dieser rechten Mafia in der Regierung zusammen. Und da ist jetzt bekannt geworden, Gespräch, aufgezeichnetes Gespräch zwischen diesem Typen und dem Temer. Und wo der dann zu dem neuen Präsidenten sagt, ja, die Skandale, über die da jetzt geredet wird, machen Sie sich keine Sorgen. Das habe ich alles im Griff über meinen Einfluss bei den Medien, ne? Bei den Ermittlern, also bei der Justiz habe ich meinen Spitzel und außerdem zahle ich ein monatliches Schweigegeld, ne? Dass er an einen gewissen Eduardo Cunha zahlt, der im Knast sitzt, das war der frühere Parlamentspräsident, also sitzt wegen Geldwäsche und Korruption und da haben sie alle Angst, dass der auspacken könnte. Das ist wie so ein Barcenas hier in Spanien. Ne? Aber dem zahle ich ein monatliches Schweigegeld und dann sagt Herr Temer ganz begeistert. Ja, ja, ja, da musst du weitermachen, so, ja. Und dieses Gespräch ist jetzt bekannt geworden. Und dann also Tumulte im Parlament, und wenn der jetzt tatsächlich abgesetzt würde, dann müsste der Kongress einen neuen Präsidenten wählen, wo man aber weiß, dass, ich weiß nicht mehr genau, 60 oder 70% der Parlamentsabgeordneten haben alle auch Dreck am Stecken, haben schon Sinn bestraft oder sind in irgendwelche Untersuchungen verwickelt. Ja. Und also, die müssten dann den Nachfolger von diesem Thema wählen, der halt jetzt versucht durchzusetzen, wie alle Rentenkürzungen, Arbeitsmarktreform und so weiter. Gut, und auch noch sehr interessant zum gleichen Thema. Also der war schon jetzt, bevor dieser letzte Skandal in den letzten 2-3 Tagen aufgetaucht ist, schon davor ist bekannt geworden, weil seine Popularität ist inzwischen auf 10% gesunken. Dann hat er sich hilfesuchend an die Presse gewandt, also Globo und andere Medien, und hat, also der hat keine Hemmung, das zu sagen. Ja. Wenn ihr positiv über meine Regierungspolitik berichtet, dann kriegt ihr große Anzeigen und Aufträge von uns, von der Regierung, von der öffentlichen Hand. Themenwechsel. Es geht um den Terrorskandal bei der Bundeswehr. Offiziere der deutschen Bundeswehr wollten mutmaßlich Politiker der Bundesrepublik ermorden und den Verdacht auf Flüchtlinge lenken. Wir wissen, die Morde werden normalerweise von Islamisten begangen, an Passanten und am Volk. Ein geplanter Anschlag von deutschen Soldaten auf Menschen, die Institutionen der Bundesrepublik verkörpern, ein geplanter Anschlag von deutschen Soldaten auf das zentrale politische Projekt von Angela Merkel. Ein rechtsextremistisches Netzwerk, das sich trotz eines frühen Verdachts entfalten konnte. Das ist so schockierend, so unerhört, dass es mit Reformen bei der Bundeswehr nicht getan ist. Das sagt Herr Dirk Korpiowait im Spiegel von dieser Woche. Armeen sind immer heikel, fährt er fort. Dort liegt die Macht der Waffen, dort liegt das Potenzial zum Putsch. Sie sind ein Garant der Sicherheit eines Staates, aber auch eine mögliche Bedrohung für den Staat. In Soldatenseelen muss die Gewaltbereitschaft zugleich entfesselt und zugleich gezähmt werden. Naturgemäß eine äußerst schwierige Balance. Zudem ist der rechte Rand eine naheliegende Versuchung für instabile Soldaten. Waffenkult, Heldenverehrung, Nationalismus und die Eigenermächtigung der entschlossenen, Gewaltbereiten haben dort eine politische Heimat. Die Kontrolle der Armee ist aus all diesen Gründen eine der wichtigsten Aufgaben der Politik. In den westlichen Demokratien ist dies bislang einigermaßen gelungen, auch in der Bundesrepublik. Von der Leyens eigener Ansatz sieht so aus, dass die Armee vor allem ein Unternehmen sein soll, ein Arbeitgeber, der sich familienfreundlich gibt. Haha, soll er, aber etwas Verniedlichung steckt auch in ihrer Politik. Vielleicht hat die Ministerin das böse Potenzial, das in Waffenträgern stecken kann, unterschätzt. Es bricht ja auch nur bei den wenigsten durch. Insgesamt ist die Bundeswehr, so fährt Korpiowait fort, eine verlässliche staatstragende Institution. Entscheidend ist jedoch, wie man mit dem Rand umgeht. Es hilft daher nicht, sich damit zu beruhigen, dass nur ein paar Wirrköpfe Anschläge erwogen und vorbereitet haben. Gerade der Wirrkopf oder Psychopath ist zu erstaunlichen Karrieren und Taten in der Lage. Man denke an Nero oder Hitler. Der funktionierende Wirrkopf ist die gefährlichste Spezies der Welt. Und die Wirrköpfe in der Bundeswehr haben funktioniert. Sie konnten in einem System strenger Kontrollen in Offiziersränge aufsteigen, wurden mit Verantwortung betraut. Hier beginnt das Versagen der Bundeswehr, hier beginnt der Skandal. Nun will die Ministerin einen Haufen Maßnahmen ergreifen, um die Bundeswehr sensibler zu machen gegen Rechtsextremismus. Warum erst jetzt? Sie ist seit über 3 Jahren im Amt. Das ist ihre Armee. Für die Gefahren von Neonazis hat sie sich bisher nicht sonderlich interessiert. schöner Sonntag. Schauen wir mal in die aktuellen Tagesmeldungen. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Samstag, dem 20. Mai 2017. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Rouhani gewinnt Präsidentenwahl im Iran. Das hat das Innenministerium nach Auszählung fast aller Stimmen mitgeteilt. Rouhani setzte sich demnach mit fast 58% der Stimmen gegen den konservativen Herausforderer Raisi durch. Erste Auslandsreise von US-Präsident Trump. In Saudi-Arabien wird Trump eine Rede vor mehr als 50 Politikern aus muslimischen Ländern halten. Anschließend reist er nach Israel und in die Palästinensergebiete. Entlassener FBI-Chef Comey zur Aussage bereit. Er will vor einem Ausschuss des US-Senats aussagen in einer öffentlichen Anhörung. Dabei geht es um die Frage, ob Trumps Wahlkampfteam Verbindungen nach Russland hatte. Merkel empfängt ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Bei den Gesprächen am Mittag dürfte es vor allem um die Ostukraine gehen. Das Treffen findet auf Schloss Meseberg statt, dem Gästehaus der Bundesregierung nördlich von Berlin. Unwetter in Deutschland. Heftige Gewitter mit starkem Regen und Hagel setzten in vielen Teilen des Landes Straßen und Keller unter Wasser. Wie hier in Niedersachsen war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Das Wetter, besonders im Norden und Osten sowie am Alpenrand bewölkt, im Tagesverlauf etwas freundlicher, vor allem in der Westhälfte sehr sonnig. Nur vereinzelt Niederschläge, 13 bis 21 Grad. Bleiben wir beim Thema Terror in Deutschland. Von zwei Seiten wird das Volk oder beziehungsweise das Land in die Zange genommen. Von der einen Seite von Neonazis und von der anderen Seite von islamistischen Faschisten, wenn man sie so bezeichnen möchte. Man muss es sogar. Es gibt den Skandal Amri und dieser Skandal geht weiter, ja, und er weitet sich sogar noch aus. Hätte die Polizei ihn doch festnehmen und den Anschlag verhindern können? Politiker aller Parteien fordern jetzt eine Aufklärung. Es ist ein schwerer Gang für Andreas Geisel. Am Donnerstagvormittag tritt der Innensenator ans Rednerpult im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir können kein Interesse daran haben, dass irgendetwas verschleiert wird, sagt der SPD-Mann. Alle Vorwürfe würden rückhaltslos aufgeklärt. Wir reden hier nicht von einer Bagatelle. Haha, die Vorwürfe wiegen schwer. Hätte das Berliner Landeskriminalamt, für das Geisel heute politisch verantwortlich ist, doch den Anschlag von Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz verhindern können? Hätte der Islamist doch im Vorfeld festgenommen werden können? Noch dazu, versuchten Polizisten ihr mögliches Versagen im Nachgang zu vertuschen? Am Mittwoch hatte Geisel selbst diese Vorwürfe publik gemacht. Bruno Joost, der Berliner Sonderermittler für den Fall Amri, war im digitalen polizeilichen Informationssystem auf einen LKA-Eintrag gestoßen, in dem Amri der gewerbs- und bandenmäßige Handel mit Drogen vorgeworfen wird. Das war neu. In der bisher bekannten Auswertung einer Telefonüberwachung Amris hieß es, dieser sei nur im Kleinsthandel aufgefallen. Ein Haftbefehl wäre nicht möglich gewesen. So aber hätte eine Inhaftierung doch beantragt werden können. Mit beiden Einträgen vor sich bemerkte Joost nun, dass das Papier mit dem Kleinsthandel erst am 17. Januar beschrieben wurde, rückdatiert auf den 1. November 2016. Urkundenfälschung also. Auch waren die Vorwürfe hier deutlich abgeschwächt. Offenbar eine Fälschung. Um die verpasste Chance auf einen Haftbefehl zu vertuschen, Geisel stellte daraufhin Strafanzeige wegen Strafvereitlung und Urkundenfälschung gegen das Landeskriminalamt Berlin. Als der SPD-Mann im Abgeordnetenhaus spricht, erreicht der Skandal längst den Bund. Von einem unerhörten Verdacht spricht Innenminister Thomas de Maizière von der CDU. Ich erwarte von allen Beteiligten im Land Berlin, dass das jetzt sehr gründlich und sehr offen aufgeklärt wird. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagt, das schlägt dem Fass den Boden aus. Die Vorwürfe müssten restlos aufgeklärt werden. Für Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist ein Untersuchungsausschuss im Bundestag nun unumgänglich. Sogar aus der Polizei selbst kommt Kritik. Wenn sich das bewahrheitet, muss es Konsequenzen haben, bis zur Spitze der Behördenleitung. Das sagt Benjamin Jendro, der ist Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, GdP. Das zielt auf den Berliner Polizeichef Klaus Kant. Dass LKA-Chef Christian Steyhoff bereits, wie spekuliert, vor dem Aus steht, wies Geisels Sprecher aber zurück. Wir sind noch nicht in der Situation, in der wir über Köpfe entscheiden. Hunderte Drogenhändler laufen mit offenen Haftbefehlen herum, so der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei. Konkret im Fokus stehen derzeit zwei Beamte des Landeskriminalamts Abteilung Staatsschutz. Der eine soll den ersten Vermerk verfasst haben, der andere den zweiten, wohl gefälschten. Ermittelt wird auch, ob noch andere Personen involviert waren. Klar bleibt, die Sicherheitsbehörden hatten Amri früh im Visier und verhinderten seinen Anschlag dennoch nicht. Schon im Februar 2016 wurde der Tunesier in Nordrhein-Westfalen als Gefährder registriert. Als er sich mehr in Berlin bewegte, wurde er dort von März bis September 2016 überwacht. Lediglich als Kleindealer sei er dabei aufgefallen, hieß es im Anschluss. Die Überwachung wurde eingestellt. Tatsächlich lockte die Dealerei die Ermittler auf eine falsche Fährte. Amri habe kaum noch gebetet, nicht gefastet und selbst Drogen konsumiert, stellte das LKA fest. So einer begehe doch keinen islamistischen Anschlag, so die Einschätzung damals. Wohl aber wurde weiter auf eine Abschiebung Amris und einen Haftbefehl gedrängt. Alle Straftaten aber, die man Amri nachweisen konnte, Achtung, ich zähle sie mal auf, besonders schwerer Diebstahl, Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung, Leistungsbetrug, rechtfertigten keinen Haftbefehl. Hätte er sich aber an den Straßenrand gestellt und hätte ein Schimpfwort gegen einen vorbeifahrenden Politiker gerufen, dann hätte man ihn vielleicht verhaftet. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Jendro, nennt es indes nicht zwingend, dass Amri für gewerbemäßigen Drogenhandel inhaftiert worden wäre. Die Gerichte würden solchen Anträgen nicht zwangsläufig folgen. Hunderte von Drogenhändlern laufen mit offenen Haftbefehlen in Berlin herum. Und so weiter und so weiter. Warum wohl? Man könnte hier Michel Foucault zitieren. Das Lumpenpack, die Lumpenkriminalität, ist immer eng verzahnt mit Polizei und Justiz und Gefängnissen. Das ist bekannt und da braucht man sich gar nicht weiter Gedanken drüber zu machen. Ein Blick nach Deutschland, ein Blick zurück auf das BVB-Attentat, ja, das Attentat gegen Borussia Dortmund. Handschriftliche Aufzeichnungen könnten zur Überführung des Attentäters auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund, BVB, führen. Ermittler fanden bei einer Durchsuchung Notizen, die den Hauptverdächtigen, den 28-jährigen Deutsch-Russen Sergej W., massiv belasten. W. soll darin teils auf Deutsch, teils auf Russisch Überlegungen notiert haben, welche Funkfrequenz geeignet sei und wie sich der spätere Tatort beobachten lasse. Auch das Wort Hecke ist dort zu lesen. Die Notizen seien aufschlussreiche Wortfetzen, so ein Ermittler. Unmittelbar vor dem geplanten Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco waren am 11. April nahe dem Hotel der Dortmunder drei Sprengsätze neben dem fahrenden BVB-Bus explodiert. Die Bomben waren in einer Hecke platziert und wurden per Funk ferngezündet. W. hielt sich zu der Zeit als Gast im Mannschaftshotel auf und hatte Wetten auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie abgeschlossen. Die nun aufgefundenen Notizen sind nach einer graphologischen Analyse Sergej W. zuzuordnen. Naja, die Polizei macht da auf ihre Art ihre Arbeit. Thema Flüchtlingspolitik, Thema Asyl. Früher hat man ja in amerikanischen Filmen immer gesehen, wenn da die Einwanderer auf der Insel ankamen, in der Bucht von New York, dann wurden sie natürlich befragt. Was wollen sie in den USA? Wer sind sie? Dann kamen auch Geheimdienstleute und haben gefragt, wollen sie unseren Präsidenten ermorden? Sind sie Mitglied einer kommunistischen Partei? Haben sie gelernt, mit Waffen umzugehen? Haben sie in einer Armee gedient? In einer Miliz? All das wird es in Deutschland wohl geben müssen. Union und SPD wollen Asylbewerber wieder stärker von Geheimdienstmitarbeitern befragen lassen. Klar, nach den Pleiten und den Attentaten der letzten anderthalb Jahre ist das nicht verwunderlich. Das geht aus der Schlussbewertung der Regierungsfraktion zum NSA-Untersuchungsausschuss hervor. Das Gremium hatte sich auch mit der Hauptstelle für Befragungswesen beschäftigt, die vom Bundesnachrichtendienst betrieben wurde und bis zu ihrer Abwicklung 2014 zuletzt 200 bis 300 Asylbewerber jährlich ausgehorcht hatte. In manchen Fällen befragten US-Geheimdienstler die Asylbewerber ohne das Beisein deutscher Beamter, was zu heftigen Kritik geführt hatte. Die Schließung der Hauptstelle vor 3 Jahren sei nachvollziehbar gewesen, schreiben nun Union und SPD in dem unveröffentlichten Bericht. Angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen, die aus Krisengebieten nach Deutschland kommen, sei die Lage inzwischen anders. Alle Quellen müssten genutzt werden, um Informationen über terroristische Bedrohungen, Menschenhandel und Migrationsrouten abzugreifen. So sieht's aus. Ja, habe ich gerade schon wieder was gelernt. Ne? Eine Abkürzung, die mir von früher noch im Kopf ist, aus Deutschland, war HBF, das hieß Hauptbahnhof. Ne? Aber jetzt gibt's HFB, Hauptstelle für Befragungswesen. So weit haben wir es gebracht. Kafka, ja, sowas gibt's ja überall. Jedes Land hat sowas. Wenn du in die USA einreisen möchtest, dann wird dir auch ein Fragebogen vorgehalten. In jedem Land gibt es das eigentlich. Viele Leute haben sich gewundert, dass die Deutschen das bisher überhaupt nicht gemacht haben, dass da Hinz und Kunz ins Land kommen konnte und konnte da sich unter welchem Namen auch immer bei den Asylstellen anmelden. Das wurde natürlich heftig kritisiert. Gut, das ist nun vorbei. Kommen wir zum Thema Soziales. Werner, es geht um die Rentenreserve. Da sind alle Menschen von betroffen, egal wie alt man ist. Irgendwann sind die Renten futsch. Das Geld kreist natürlich an den Finanzmärkten. Damit wird spekuliert. Die Gewerkschaften hadern mit der von der Bundesregierung geplanten Anpassung der Ostrenten an das höhere Westniveau. Es sei inakzeptabel, dass diese einigungsbedingten Kosten in erheblichem Umfang sachfremd und systemwidrig aus Beitragsmitteln finanziert werden sollen, heißt es in einer Stellungnahme, die der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, für die Abgeordneten des Bundestags verfasst hat. Wir haben ja letzte Woche berichtet, dass Schäuble 54 Milliarden hat und nicht weiß, wohin damit. Aber da packt man wohl nicht ran, wenn es um die Renten geht. Bis zum Jahr 2025 müsse die Rentenkasse durch die Neuregelung bis zu 15 Milliarden Euro mehr an Beitragsgeldern ausgeben, so das DGB-Papier. Dies entspricht rund der Hälfte der aktuellen Rücklagen der Rentenversicherung. Die von 2022 angeplante Erhöhung der Steuerzuschüsse für die Rentenkasse hält der DGB für viel zu niedrig. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass von 2025 an ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West gelten soll. Also in Bezug auf dieses Thema hier in Spanien ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass die Rentner jedes Jahr eine Rentenerhöhung kriegen. Und zwar genau um 0,25%. Das heißt, in 4 Jahren ist deine Rente um 1% gestiegen. Also mit diesen Maßnahmen wollen sie sich jetzt erstmal weiter hangeln, nur um eben die Verteilung nicht grundsätzlich ändern zu müssen. Und die andere Sache, die andere Schiene, auf der hauptsächlich gefahren ist, ist halt das, was sie immer Arbeitsmarktreform nennen. Und am Ende wird's aber drauf hinauslaufen, dass sie eben vielleicht das Rentenalter raufsitzen erstmal auf 67, 68, 69 oder 70 Jahre. Und dann vielleicht kannst du noch einmal ein Jahr lang deine Rente kassieren und dann wirst du erschossen, weil du einfach nichts mehr leistest in deinem Alter. Und was kann man machen, außer dem Druck von der Straße, was uns Demokraten halt immer einfällt, ja, wählen bei der nächsten Wahl müssen wir aber andere wählen. Ja? Nur diese Geschichten haben also hier in Spanien vorangetrieben, sowohl die Sozialisten als auch die Rechtskonservativen. Und da gibt's jetzt morgen eine Veranstaltung hier in Spanien, wo wieder sehr viele Leute hoffen, dass da richtig gewählt wird. Ja? Also es gibt Wahlen hier, aber eben nicht allgemeine, sondern nur innerhalb der sogenannten sozialistischen Partei. Da sollen die Mitglieder dieser Partei einen neuen Generalsekretär wählen. Ja. Und da stehen zur Wahl zwei Kandidaten, sind noch übrig geblieben. Da ist auf der einen Seite Susana Diaz, die ist 42 Jahre alt, ist die jetzige Präsidentin der Junta de Andalucía, also die Regierungschefin dort seit fast 4 Jahren jetzt. Und die war also früher bei den Jungsozialisten, während das hier, und dann im Rathaus und Stadträtin, und die hat es, also einer ihrer Verdienste war, dass sie damals in ihrer Zeit in Sevilla es geschafft hat, dass der Stierkämpfer Curro Romero bei den Heiligen Drei Königen am 6. Januar als König Balthasar verkleidet aufgetreten ist. Also das wäre die Kandidat vom Apparat, von den alten Dinosauriern von dieser Partei, vom rechten Flügel. Und dann der andere Kandidat wäre ein gewisser Pedro Sanchez, der ist 3 Jahre älter, der war schon mal Generalsekretär von dieser Partei von 2014 bis 2016, dann aber wegen der schlechten Ergebnisse der Partei bei Wahlen hat er dann Druck gekriegt vom Apparat und musste dann zurücktreten im Oktober letzten Jahres. Und seither gibt es einen geschäftsführenden Ausschuss. Ja. Und der wird also, jetzt hätte ich fast gesagt, dem linken Flügel zugerechnet, obwohl man ja mit dem Wort links vorsichtig sein muss, wenn man über Sozialdemokraten redet. Ne. Und aber immerhin werden da jetzt morgen in ungefähr 3000 Lokalen in ganz Spanien 188.000 Mitglieder der Sozialistischen Partei den Generalsekretär wählen. Und ich habe so das Gefühl, egal was passiert, ne, diese Partei ist am Ende. Ne. Wenn die Diaz gewählt wird, dann haben wir außer der PP und Ciudadanos noch eine dritte rechte Partei in Spanien. Und wenn der andere gewählt wird, dann wird er vom ersten Tag an so sabotiert werden vom Rest der Partei, dass der auch kein Bein auf den Boden bekommt. Ne? Also nur zu der anderen da, die von oben favorisiert wird, diese Susana Diaz. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade diese Woche den 15M, den 15. Mai, wo also diese Bewegung losging vor 6 Jahren, der Empörten, der Indignados. Und da hat die jetzt vorgestern gesagt zu diesem Thema, ja, die sind doch damals nur auf die Straße gegangen und die waren sauer auf uns, weil sie gedacht haben, sie würden ein Häuschen am Strand bekommen oder dass ihre Enkel an der Uni studieren könnten. Ne? Außerdem noch einen Master machen. Ne? Also so eine Koryphäe wird da präsentiert als Kandidatin für den Generalsekretär. So ein Schürhaken. Ja, Niemandsland, ne? Ja, ist eine irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Ivo Knecke aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also, sag mal, was in der Politik und, ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also, echt klasse Sendung, ne? Skandale, Skandale, Skandale. Wenn man etwas privatisiert, dann verliert man die Kontrolle und dann ist das Geld weg. Dann setzen private Kreise und Geschäftemacher ihre bodenlosen Saugnäpfe an und saugen so viel Millionen und Milliarden ab, wie es nur geht. Der letzte Skandal ist der Tollcollect-Skandal. Da gab es nämlich letzte Woche eine Razzia beim LKW-Mautbetreiber Tollcollect. Der wirft ein Licht auf die zweifelhaften Regierungsgeschäfte der Tochterfirma von Daimler und Telekom. Die Razzia dauerte den ganzen Tag. Sie könnte den Hauptgesellschafter von Tollcollect, Daimler und Deutsche Telekom ein lukratives Geschäft vermasseln. die Erhebung der Lkw-Maut auf deutschen Fernstraßen. Seit mehr als einem Jahrzehnt sichert das Konsortium den Bund durch die Lkw-Maut Milliardeneinnahmen. Im Gegenzug erstattet die Regierung die Betriebskosten und zahlt üppige Renditen und Boni. Das heißt, die werden für diese Mauteintreibung bezahlt. Seit Ende 2016 ermitteln die Staatsanwaltschaft Berlin und das Landeskriminalamt wegen Betrugsverdachts gegen zwei Manager und einen ehemaligen Mitarbeiter von Toll Collect. Die Verdächtigen sollen den Bund bei der Ausweitung der Lkw-Maut um 1100 Kilometer Bundesstraßen durch, Achtung, bewusste, überhöhte Kalkulation um mehrere Millionen Euro geprellt haben. Das Verfahren geht auf eine Strafanzeige zurück, die dem Spiegel vorliegt. Anhand von internen Mails, Verträgen und Excel-Tabellen wird ersichtlich, wie der mögliche Betrug abgelaufen sein könnte. Bei der Ausweitung der Lkw-Maut auf vierspurige Bundesstraßen habe Toll Collect ca. 5 Millionen Euro Betriebskosten jährlich geltend gemacht, und zwar geplant und in vollem Bewusstsein, dass diese lediglich bei ca. 2 Millionen Euro jährlich liegen. Ja, wo es was zu holen gibt, da wird was geholt. Wo geklaut werden kann, wird geklaut. Und wo keine Kontrolle herrscht, da wird umso dreister in die Kassen gepackt. Das ist halt so. Es gibt ja genug erschütternde Meldungen, aber eine, die mich diese Woche wirklich aus meinem Frühlingsvergnügen gerissen hat, war... Neben allen anderen tausenden Ungerechtigkeiten war ein Foto, das durch die Presse ging. Da sah man ein wunderschönes Eiland, eine blütenreine Insel, aber die war dermaßen versaut, wie ich sie noch nie gesehen habe, an einem Strand. 38 Millionen Teile Plastik. Eine unbewohnte Insel mitten im Pazifischen Ozean wird zum Sinnbild der Vermüllung der Meere und der Welt. Wissenschaftler sind entsetzt. Wellington, deutsche Presseagentur. Forscher haben auf einer unbewohnten Pazifikinsel rund 38 Millionen Teile Müll gefunden. Es sei fast ausschließlich Plastikmüll, der an den Stränden der winzigen und abgelegenen Henderson-Insel angeschwemmt worden sei, erklärten die Forscher der Universität von Tasmanien am Dienstag bei der Veröffentlichung ihres Forschungsberichts. Unter anderem hätten sie dort Zahnbürsten, Dominosteine, Spielzeug und hunderte Schutzhelme in jeder Größe, Farbe und Form gefunden. Nirgendwo sonst sei jemals so viel Müll an einer Stelle gefunden worden. Und das, obwohl die Insel, Achtung, zu den extrem abgelegenen Pitcairn-Inseln gehört. So hieß es in dem Bericht, der in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences erschien. Die britischen Pitcairn-Inseln liegen ungefähr auf halbem Weg zwischen Neuseeland und Chile und gelten als UNESCO-Weltnaturerbe. Sie wurden unter anderem dadurch bekannt, dass sich auf der Hauptinsel im 18. Jahrhundert die Meuterer des britischen Schiffes Bounty ansiedelten. Man sieht direkt Marlon Brando. Die Erstautorin der Studie, Jennifer Lavers, erklärte, Henderson Island liege am Rand eines Strudels aus Meeresströmungen, der als südpazifischer Wirbel bekannt ist und der viel Müll aufnimmt und mit sich führt. Die Menge an Plastik ist wirklich alarmierend, sagt Lavers. Sie sei teilweise fasziniert gewesen von den vielen Formen und Farben des Plastikmülls, bis ihr dann die Tragödie wieder voll bewusst geworden sei. Es ist sowohl schön als auch erschreckend. Lavers und 6 weitere Wissenschaftler waren im Jahr 2015 3,5 Monate auf der Insel, um Daten für die Studie zu sammeln. Sie stellten fest, dass der angeschwemmte Müll 17,6 Tonnen wog und dass mehr als 2/3 davon an den Stränden halb vergraben waren. Lavers sagte, am häufigsten hätten sie und ihre Kollegen Feuerzeuge und Zahnbürsten gefunden, aber auch Gegenstände wie Häuschen aus dem Spiel Monopoly oder Babyschnuller. Eine Meeresschildkröte sei gestorben, weil sie sich in einem angeschwemmten Fischernetz verfangen habe. Eine Krabbe habe sich ein neues Zuhause in einer Kosmetikdose geschaffen. Indem sie und ihre Kollegen einen Teil des Strandes säuberten, seien sie in der Lage gewesen zu schätzen, dass täglich mehr als 13.000 Müllteile an der Insel angeschwemmt würden, die 10 Kilometer lang und 5 Kilometer breit ist. Wir müssen unser Verhältnis zum Plastik grundlegend überdenken, sagte Lavers. Es ist etwas, das dafür gemacht ist, ewig zu halten, aber es wird oft nur für ein paar flüchtige Momente verwendet und dann weggeworfen. Oh. schon den neuesten Trend? Arbeitslosigkeit in China? Oder habt ihr den auch verpennt? Seid immer noch beim Klima? Warum tun sich mit Europa so schwer, die am meisten dran verdienen? Nationen groß wie ein Kreisverkehr und wir zahlen ihnen die Schienen. So bitte nicht, da kann man nur noch drüber lachen, sonst bringt man sich um. Ihnen durch die Freude machen, mit Sicherheit kein Sprung und auch nicht für die Ehre oder ihren anderen Mist. So wie der zu werden, der Flughäfen küsst. Schurkenstaaten wollen nicht wirklich sein, was der Russe einmal war. Es fehlt an Charme, sie sind zu klein, so macht ihr im Winter die Heizung klar. Bald setzen die Märkte auf Afrika, obwohl es dort zu warm ist. Von der Resterampe gibt es Pharmaka. Jetzt rate mal, wer ihr arm ist. Erzähl mir doch nichts. Da kann man nur noch drüber lachen, sonst bringt man sich um. Ihnen nicht die Freude machen, mit Sicherheit kein Sprung. Und auch nicht für die Ehre oder ihren anderen Mist. So wie der zu werden, der Flughäfen gibt. Für die Ehre oder ihren anderen Mist. So wie der zu werden, der Flughäfen küsst. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Letzte Viertelstunde im Niemandsland von heute, vom heutigen 20. Mai. Wetterbericht habe ich noch gar nicht durchgegeben. Nachdem es sich die letzten zwei Tage Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt hatte, blicken wir heute in einen strahlenden blauen Himmel hinauf. Götterleeren Himmel. Aber dieser Himmel sollte uns Angst machen. Denn irgendwann werden wir ein Raumschiff losschicken und versuchen, andere Planeten zu erforschen. Und dann kann es sein, dass wir auf xenomorphe Wesen treffen. Zum Beispiel wie die in dem neuen Film von Ridley Scott, Covenant. Man schreibt das Covenant. Und es handelt sich um ein Raumschiff, das in Richtung Planet unterwegs ist, um viele, viele Siedler, ich glaube es sind 2000 Siedler, die liegen im Hyperschlaf an Bord, auf einem fernen Planeten anzusiedeln. Ihr alle habt so viel geopfert, um hier zu sein. Um ein Teil von dem zu sein, was wir hier tun. Es ist die erste groß angelegte Kolonisierungsmission überhaupt. Wir schreiben Geschichte. Auch mehrere hundert Embryone sind da eingefroren. Auch die Besatzung liegt im Tiefschlaf. Und ich habe mir den Film angesehen und ich bin begeistert, verstehe aber jeden, der sich über diesen Film lustig macht und seine Späße darüber macht, wie zum Beispiel in dem Spiegel. Ich werde gleich mal eine völlig lustige, aber völlig negative Kritik verlesen. Ich selber teile diese Meinung nicht. Ich habe den Film sehr genossen. Ridley Scott ist der Regisseur, der bürgt schon mal für ordentlich Spektakel. Der hat ja schon zwei Aliens gemacht und natürlich auch so klasse Filme, kommerzielle Filme, wie Robin Hood oder Gladiator. Da braucht man also keine Angst zu haben, dass man da irgendwie beschissen wird. Da steht Alien drauf auf der Packung, man bezahlt seine 6 Euro, geht ins Kino, setzt sich vor diese Riesenleinwand im Phänomena-Kino, hier oben in der Calle Napoles, das ist unglaublich, und dann hat man diesen involvierenden Rundum-Sound und kann diesen Film wirklich genießen, bekommt also das, haargenau das, was auf der Packung steht. Da gibt's keinen Beschiss, keine Mogelpackung, das ist halt so. Und wie gesagt, ich liebe diese ganze Serie. Ich habe die schon, die erste in den 80er Jahren in Berlin angefangen zu schauen, war begeistert und habe bisher alle auch gesammelt. Und hören wir mal rein in den Trailer. Lass mich aus! Ich kann nicht. Du bist weg. Das kann ich nicht. Wir müssen die Infektion und Anschluss. Ja, da sieht man beklemmende Horrorszenen im Weltall. Das Monster ist mittlerweile schon an Bord des Raumgleiters und fällt über die Besatzung her, in seiner üblichen Art. Ein menschlicher Körper ist halt ein Gastkörper, ein Wirtskörper, um die Biomasse abzusaugen. Toll gemacht natürlich das Raumschiff. Der Roboter Walter ist ein Genuss für alle Roboterfans. So eine Art Dr. Mengele im Weltraum, der da in seiner Planetenhöhle Aliens züchtet. Eine andere Rasse hat er bereits umgebracht. Und der Film ist klasse. Gut, Morgs im All. So, Morgs im All, schreibt der Spiegel. Scheiße, wir wissen nicht, was da draußen ist. Ja, das Alien mordet in seiner üblichen Art, zerfetzt manchmal in Minutenschnelle oder in Sekundenschnelle den menschlichen Körper. Und dann klebt da einiges an der Wand. Verbündete, hört ihr mich? Ich brauche euch sofort. Ich brauche euch. Okay, beruhige dich, Baby, beruhige dich. Ich soll mich verrufen. Ich höre dich nicht. All das, um unser neues Leben zu beginnen. Wo ist es? Lass mich raus! Okay, Ridley Scotts neuer Science-Fiction-Film Alien Covenant erzählt von der Besatzung eines Raumschiffs, die auf einem fremden Planeten von Monstern attackiert wird. Es ist über weite Strecken ein Remake seines Klassikers Alien, mit dem 1979 eine der erfolgreichsten Serien der Kinogeschichte begann. Der Zuschauer hat gegenüber den strunznaiven Figuren also einen Wissensvorsprung von rund 40 Jahren und 5 Filmen. Weil mittlerweile man die Prequelas macht. Die Prequelas, das sind Fortsetzungen, die nach hinten losgehen. Das heißt, der Film geht nicht in die Zukunft, sondern der Film läuft unter dem Motto, was vorher war, und dann sieht man vor 10 Jahren, vor 100 Jahren oder vor wie viel Jahren auch immer, wie es alles dazu gekommen ist. Und daran knüpft natürlich Alien an, ein Trick eben, wenn den Leuten nichts mehr einfällt. Gut, nun muss er also mit ansehen, wie die Weltraumtölpel, das sind diese Astronauten, in jede offensichtliche Falle tappen. Und das ist qualvoll, meint der Spiegelkommentator. Rasch schlägt man sich auf die Seite der Monster und hofft, dass sie die Menschen bald ausradieren. So böse meint es der Kritiker mit diesem Film. Ich bin natürlich anderer Meinung, ich habe es gerade gesagt, aber ich verlese trotzdem diese Kritik, weil sie ist lustig. Man kann das so sehen. Es mischen auch noch 2 Androiden mit. Roboter mit menschlichem Antlitz. Beide von Michael Fassbender gespielt. Die den Film nicht spannender machen, so urteilt der Spiegel. Ich finde ja, die machen den Film absolut spannend. Leute, Science-Fiction-Fans, Ridley Scott-Fans, Alien-Fans, guckt euch diesen Film unbedingt an. Es entfaltet sich eine Ödnis, so fährt der Kritiker fort, vorhersehbarer Wendungen, unterbrochen von pseudophilosophischem Gelaber. Ich halte voll dagegen. Ich sage, es gibt tiefgehende Betrachtungen, die man selber anstellen kann beim Betrachten dieses Weltraum-Horrors. Festhalten! Scheiße! Ja, ich sehe. Wem glaubst du jetzt? Ich sehe schon. Wichtig ist, dass am Ende irgendwas an der Wand klebt. Ja. Also mich macht das nicht so an, aber ich freue mich, dass dir das so gefällt. Also ich finde besser so Filme, wo so Menschen wie du und ich geht, normale Mörder oder so. Ja. Und deshalb ist mir ein anderer Film aufgefallen. Der läuft jetzt auch in den Kinos im Rahmen von diesem Festival Docs Barcelona. Und zwar gibt es da, haben den gemacht zwei Regisseure, Deutsche, Markus Vetter und Karin Steinberger. Und der Film heißt Das Versprechen. Die rekonstruieren also einen Mordfall, einen Doppelmordfall, der stattgefunden hat 1985 in den USA und riesen Aufsehen erregt hat. Warum? Ja, ich gebe dir gleich nochmal die Synopsis, dann kannst du das, weil das ist auf Englisch, du kannst besser Englisch als ich, dann kannst du das mal kurz vorlesen. Und jedenfalls, dieser Film findet zweimal statt, heute Abend schon, und zwar im Aribau Club. Und heute Abend um 22 Uhr. Und da wird dann auch der Regisseur Markus Vetter dabei sein, Publikumsgespräch anschließen. Und der wird dann wiederholt nächsten Donnerstag, aber schon um 19.30 Uhr auch im Aribau Club. Und da wird dann die Regisseurin mit dabei sein, Karin Steinberger. Und hier, Dede, wenn du willst, kannst du nochmal kurz vorlesen, worum es geht. Ja, es geht um den ersten Kriminalfall, der live im Fernsehen übertragen wurde. Es geht um einen kaltblütigen Mörder, den Mörder von Nancy. Und ein gewisser Derek Haysom hat die Welt 1985 geschockt. Die Tochter Elisabeth, die hat 90 Jahre gekriegt wegen Komplizentum und eine lebenslängliche Haft wegen Doppelmord. Man hat Jens Söring ermordet, der deutsche Freund von Elisabeth. Nach 30 Jahren in Haft haben neue forensische Techniken die Augenscheinlichkeit, die Indizien gegen Söring aber Gott sei Dank entkräftet. Niemand hatte ihm geglaubt, als er erklärt hatte, dass Elisabeth die Autorin des Verbrechens war und dass er sich gegenüber der Polizei als schuldig erklärt hat, um seine Geliebte vor dem Galgen, vor der Exekution zu bewahren. Eine tragische Adoleszenten-Liebesgeschichte, also Jugend-Liebesgeschichte mit den Zutaten eines Kriminaldramas. Ein obsessives Geheimnis, Horror und unerwartete Wendungen. Und natürlich ein gewisser Schuss Zynismus gegen das Justizsystem. Das ist dieser Film. Hast du ihn denn gesehen oder du ihn jetzt erstmal so? Nee, der wird heute Abend zum ersten Mal vorgeführt und dann, wie gesagt, am nächsten Donnerstag nochmal. Also ich glaube, dieser Doppelmord, wer da umgebracht wird, sind die Eltern von dieser Frau. Und sie wird verknackt wegen Beihilfe, aber er wird bekennt sich schuldig, obwohl es nicht gestimmt hat. Er wollte nur seine Geliebte schützen. Und dann, also das ist das teure Kino. Das ist im Aribau Club, das muss man dann bezahlen. Und das billige Kino ist wie immer das Mittwochskino im Goethe-Institut, nächsten Mittwoch, 24. Mai um 8 Uhr. Der Film hat den vielversprechenden Titel Knallhart. Und also scheint gut zu sein. Ne? Ich werde mir den sicher angucken. Spielt in Berlin. Und ein rauer und schmerzhaft realistischer Film über einen Jugendlichen, der mit seiner Mutter nach Neukölln zieht. Also viele Multikulti und eben sozialer Brennpunkt. Ne? Handelt von der Gewalt in den Schulen, in den Straßen, auf den Displays der Mobiltelefone und von ihrer unaufhaltsamen Eskalation. Die Nationalitäten spielen in dieser Gemengenlage keine Rolle. Die Frage, wer ein Deutscher ist und wer ein Ausländer, wer aus welchem Land stammt, wird zunehmend überflüssig. Alle haben Probleme mit ihrer Identität, nur wird ihnen dies nicht bewusst. Das ist am Mittwoch im Goethe-Institut und dann nochmal umsonst, aber draußen, jetzt mit dem schönen Wetter, beginnt wieder Cinema alla Fresca, also im Freien, auf irgendwelchen Plätzen gibt's Film. Und da gibt es in der Agora Juan Andrés, das ist da unten im Raval, Ecke Aurora mit Riereta im Raval, den Film, ja, vielleicht könnte man das so als Kultfilm sogar benennen hier in Spanien, La Estanquera de Vallecas von Eloy de la Iglesia, unter anderem auch Maribel Verdú und Fernando Guillén spielen damit. Also da geht's um einen jungen Maurer, arbeitslos, Leandro und sein Freund Tocho, und die in einem Stadtteil in Madrid, in Vallecas, beschließen, einen Kiosk, ein Tabakgeschäft zu überfallen. Wer da drin ist, ist die Senora Justa, die Besitzerin, zusammen mit ihrer Nichte. Und dann sie alarmiert die Nachbarn alarmieren die Polizei, und in der Zeit, wo die zu viert dann also in dem Kiosk drin sind, beginnt so eine Entwicklung, nicht nur Syndrome de Stockholmo, sondern so wie so eine Art Sympathie erwächst dann zwischen den Vieren. Ja, danke für diese Filmtipps. Wir müssen schon raus. Letzte Worte. Ich soll ein letztes Wort sagen. Drei ganz schnelle, kurze Worte. Wichtiges Wochenende. Warum? Letzter Spieltag in der Bundesliga. Bayern kann nicht mehr absteigen, das ist schon klar. Wer aber vielleicht Drittletzter wird, ist der HSV. Die spielen heute nochmal gegen Wolfsburg. Die sind, glaube ich, Viertelletzter. Und jetzt geht es darum, oder Augsburg ist vielleicht auch noch mit dabei, wer von denen ist dann am Ende auf dem drittletzten Platz und steigt dann vielleicht auch noch ab, wenn er nämlich gegen den drittbestplatzierten von der zweiten Liga spielen muss. Ne? Und es wird wahrscheinlich Braunschweig sein, könnte aber theoretisch auch noch Hannover sein. Na gut, und morgen ist natürlich auch letzter Spieltag der hiesigen Liga hier in Spanien. Und Barça, ich will nicht sagen wird Meister, aber kann Meister werden, wenn sie gewinnen, und aber nur dann, wenn gleichzeitig Madrid verliert. Und da sehe ich doch ziemlich schwarz. Bei den Schiedsrichterleistungen der letzten Spiele von Real Madrid kann man einfach sagen, die können gar nicht Meister werden. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Vergessen Sie nicht, heute Nacht, die lange Nacht der Museen hier in Barcelona. Die Museen sind bis 1 Uhr nachts geöffnet, alle gratis, alle kostenlos. Und die bieten natürlich nicht nur das, was ein Museum bietet, Ausstellungen, sondern es gibt Konzerte im MACBA, in der Fundación Miró, im Picasso Museum. Es gibt Vorträge, es gibt Happenings, es gibt Performances, es gibt verschiedene Überraschungen. Lange Nacht der Museen, wunderschön in Barcelona. Machen Sie es gut und bleiben und werden Sie glücklich. Agur, tschüss. Mother, approximately 24 days. Is there anything for breakfast other than oatmeal? Rations have been selected for optimal nutritional content. Mother, is there a planet in the known universe where a full house beats a stray flu? Sing ich noch ein Lied für dich von Recep Tayyip Erdogan, dem Schnuckel-Schnauzbart-Chef Osman. Wir haben Allah, wir haben unseren Propheten Hazrat Mohammed Mustafa und jetzt Tayyip Erdogan. Er will, dass Frauen fünf Kinder kriegen. Klar, dass alle auf ihn fliegen. Mit Röntgenblick für Journalisten sieht er, das sind Terroristen. Die werden erstmal eingelocht. Todesstrafe kommt dann noch. Wer hat den geilsten Anzug an? Der Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ist ein Held, er ist kein Diktator. Erdo braucht kein Rumgezicke von dieser Terror-Nazi-Krücke. Jeder Europäer ist Terrorhelfer und Faschist. EU-Beitritt ist ihm sowieso völlig Latte. Latte, ja. Ohne Erdo wackel zur EU. Frommer als ein Muslimbruder, geiler als ein Boxenluder. Harte Hand im Kurdenland. Platz am Strand, vergiss den Korruptionsverdacht, denn bald hat er die ganze Macht, er darf dann jede U-Bahn fahren, der Recep Tayyip Erdogan. Es gelang uns, ihr Schiff zu aktivieren. 5-7. Und wir nahmen Kurs auf ihre Heimatwelt. Wir würden endlich unseren Schöpfern begegnen. Wie lange? Unmöglich vorherzusagen. Was, wenn sie nicht besser sind als wir? Solange sie nicht schlechter sind. Schlafen Sie gut. Ich wecke Sie, wenn wir dort sind.